Zoom-Politikern mit Revelation. Es ist nicht verwunderlich, dass auf den schon erwähnten Depeche Mode-Partys auch Bands ausführlich vorgestellt, die da sogar gefeiert werden, die sich stark an ihre Helden anlehnen. Von den betroffenen Bands wird das natürlich kategorisch abgelehnt, aber bei der Hamburger Formation Division ist der Bekanntheitsgrad mittlerweile so groß, dass es egal ist, ob es hier ein Plagiat ist oder nicht. Division mit We Fly.